In mehreren Einheiten vom Bezirk Ryanggang wurden die Mosaikwandgemälde mit den Sonnenporträts und Bildnissen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il enthüllt. Die Mosaikwandgemälde mit den Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il, der große Führergenosse Kim Il-sung weilt auf ewig unter uns und der große Führergenosse Kim Jong-il weilt auf ewig unter uns, wurden im Grubenholzbetrieb Yonam, dem Forstwirtschaftsbetrieb Yupyong und dem Arbeiterviertel Teo Sitson im Kreis Unhung errichtet. Die Mosaikwandgemälde mit den gütigen Antlitzen von Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden in der Gemeinde Teha vom Kreis Unhung, dem Kartoffelinstitut im Kreis Taehongdan, den Forstwirtschaftsbetrieben Sangchang und Ryongha und dem genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Samil vom Kreis Gapsan gebaut. Die Mosaikwandgemälde wurden in den betreffenden Einheiten enthüllt.